Seit seiner Renaissance vor 3-4 Jahren ist das Interesse an ihm stetig gestiegen und ein Ende ist noch nicht abzusehen. Deshalb in den nächsten 2 Stunden im DLF neue und neuere Aufnahmen mit Blues. Am Mikrofon ist Rainer Blome. Midnight Train von der Blues Company aus Osnabrück, längst Deutschlands Aushängeschild in Sachen Blues. Von der einstigen Provinz-Amateurkapelle sind sie zur vielgefragten Blues-Profitruppe mit mehr als 250 Auftritten jährlich geworden und mit Plattenverkaufszahlen, die sich sehen lassen können. Bei ihrer neuesten, mit Titel Public Relations, wird das nicht anders sein. Von dieser CD später noch mehr, hier aber zunächst die 2 wohl populärsten aus der sich immer mehr lichtenden Riege der alten Blues-Originale aus den USA. Der eine, B.B. King, hat Erfolg, Popularität und Anerkennung immer schon genossen im Laufe seiner langen Karriere als der King of Blues. Und der andere, John Lee Hooker, musste erst 70 Jahre alt werden, um in den Genuss all dieser Ehren zu kommen. If your whole life somehow wasn't merged till now, and you've almost lost your will. Hey baby, you look good, baby. Look baby, look baby. Good for your life. Look baby, look baby. Make me feel good. Look baby, I feel good. Francisco. Now, baby, move, move with the boogie. Now, baby, move, move with the boogie, baby. Good sugar, sugar. Do the boogie, baby. Do the twist, do the twist, do the shake, do the twist, baby, do the shake, baby. Look, people, it's a long plane hour. We can party all night. Get high, let your hair down, and midnight. I feel it moving. Wanna dance? Wanna dance? Dance, dance. Higher, the higher, take me higher. John Lee Hooker mit Boogie at Russian Hill. Und jetzt gibt's Blues von zwei Generationen. Vater Luther Allison zählt seit den 60er Jahren zur Elite der Chicago-Blues-Szene. Und nun ist auch Sohn Bernard Allison angetreten, dem Blues ein paar neue eigene Töne zuzufügen. Thank you. Sorry, I can't take you. Yeah, I'm going to Detroit, Michigan. Gonna have to leave you behind. I gotta get me a brand new job, yeah, on the Cadillac Assembly Line. Down the Mississippi River. Yeah, I'm tired of hooping and hollering. Up and down the Mississippi River, yeah. I'm gonna get me a brand new job, yeah, on the Cadillac Assembly Line. Thank you. treat your man this way. Thank you. want to use the phone. You know my little blind baby came to the door and say, "Blind daddy, you know, and no one at home." Look out, look out. Thank you. There's a big bad wolf inside of me, evil as can be. Treat me right now, baby. Don't ever set him free. He's got long black dirty claws and evil eyes of red when he's after you. You wish that you were dead.